So, Herrschaften, einsteigen, dabei sein. Jetzt fährt euer Trommelfell wieder Achterbahn. Hier ist das tolle Gespann von Pat und Bernd. Unter vier Ohren, der Podcast ist jetzt wieder da, war lange nicht da. Wir schauen zurück in das Jahr 2019, schauen nach vorne in das aktuelle Jahr, was uns bewegt hat, was uns bewegen wird. Und jetzt hören wir erstmal das Intro an. Ab geht's. Unter vier Ohren, der Podcast. Mit Bernd und Pat. Damit die Namen auch ja hängen bleiben. Hi Bernd. Hi Pat. Alter, wir waren jetzt so lange nicht da, ne? Jetzt müssen wir erstmal erklären, hatten die keinen Bock mehr oder hören die jetzt auf oder was war da eigentlich los, Junge? Es war im Grunde genommen viel zu viel los. Auch vieles sehr kurzfristig, wenn man so will. Ja, das Hauptthema war ja eigentlich gewesen, ich glaube, ich hatte es schon mal in einer vorigen Podcast-Folge zumindest mal angerissen, dass für mich bzw. für meine Familie und mich geplant war, ja irgendwann mal umzuziehen. Wir wussten natürlich nicht, wann, denn wir hatten Probleme mit den bisher aktuellen Mietern in dem Haus, wo wir hinziehen wollten. Und das ging dann letztendlich auch vor Gericht. Ja, zwischenzeitlich haben wir schon gewusst, irgendwann können wir auch mal umziehen. Wir wissen halt noch nicht wann. Was ich ja dann auch zusätzlich dazu genutzt hatte und hatte dich ja angefragt. Hast ja, du genau. Nicht Bock, in das Haus zu ziehen, wo ich jetzt aktuell wohne? Ich war sofort, inklusive meiner Dame, sofort am Start. Ne? Richtig, ja. Richtig. Und ja, wieder erwartend kam es dann, ich glaube, das war der 20. September 2019. Ja, genau. Da haben wir die Info bekommen, dass wir in das neue Haus einziehen können. Wir hatten aber nicht geahnt, dass es dann auf einmal so schnell geht, denn wir hätten schon eine Woche später, sprich ab dem 1. Oktober, in das Haus reingehen können, um ja, dann praktisch umzuziehen. Mhm. Das Ding ist einfach gewesen, wir mussten das so annehmen. Wir konnten jetzt nicht sagen, ja, wir warten noch oder sonst irgendwas dergleichen. Deswegen ging das dann alles auf einmal ratzfatz, was natürlich dann bei dir und deiner Freundin ja dann auch so war, dass ihr praktisch euch auch schon drauf einstellen konntet, jo, es geht jetzt bald los. Und da war natürlich für nichts anderes Zeit, außer wie arbeiten und dann halt noch der Umzug. Ja, genau. Man muss sich halt eben vorstellen, da sind halt eben zwei Immobilien. Wir sind bei euch in das Alter, also wo ihr vorher drin gewohnt habt, rein. Genau. Ihr seid raus und seid in das etwas Größere, weil ihr euch familiär auch vergrößert habt, genau. Nicht räumlich. Beziehungsweise genau. Ihr habt euch familiär vergrößert, deswegen ja. Der Raum. Ja. Zweites Kind dazugekommen und ja, das Problem war halt einfach, wir hatten eigentlich jetzt so von der Organisation im Privaten und Beruflichen hatten wir eigentlich schon abgeschlossen. Im Jahr 2019 wird das eh nichts mehr, weil jetzt hat sich die Juristenschaft damit eingeschlossen. Das dauert alles noch ein bisschen. Und dann Ende des Jahres ging doch alles holterdiepolter. Ja, wir können und dann alles sofort. Ja, es ging extrem auf einmal. Ich meine, klar, wir haben uns gefreut, auf jeden Fall. Ja, klar, aber hatte sich auch extrem gezogen. Bis es dann endlich. Es war wirklich schon nervlich, waren wir schon ganz schön angekratzt, weil wir nie wussten, wann geht's denn los? Weil ursprünglich war ja geplant, dass wir April, Mai 2019 eigentlich dann umziehen könnten. Es war ja mit den besagten Mietern ja auch schon alles besprochen gewesen. Und auf einmal sind sie von der ganzen Sache auf einmal zurückgezogen, obwohl wir sogar schon Möbel bestellt hatten. Das wussten die alles. Also die haben praktisch eine richtige Scheißnummer draus gemacht. Und sind uns dementsprechend vor den Kahn gepisst, dass sie von einem auf einmal zurückgetreten sind, obwohl alles auch mündlich alles schon besprochen war. Mhm. Ja, und dann ging es halt dann über Anwälte. Und wenn was über Anwälte geht, da weißt du ganz genau, das kann sich ziehen. Und das kann sich natürlich teilweise auch über ein Jahr lang ziehen. Mhm. Und dass dann letztendlich dann Ende September dann die Nachricht kam, ja, ihr könnt ab 1. Oktober rein, wir haben was gefunden, wir ziehen jetzt aus. Mhm. Und dann alles innerhalb dieser kurzen Zeit dann organisieren. Du musst ja eine Arbeit freinehmen, du musst dies und das und jenes. Ich meine, zufälligerweise hat es geklappt. Ich hatte Mitte Oktober sowieso eine Woche Urlaub. Okay. Da hat es irgendwie gepasst, aber trotzdem war man natürlich da unter Zeitdruck, weil man wusste, okay, du musst jetzt alles vorbereiten. Und wer schon mal umgezogen ist, der weiß, dass man da nicht, ach, ich lass mir jetzt mal, ich mach das eine Woche vorher, sondern viele haben da wirklich, oder nehmen sich auch die Zeit, das Monate vorher teilweise zu planen. Ich meine, wir haben neue Küche, wir haben neue Möbel bestellt, das war ja alles schon längst seit Mai auf Lager. Und grob Mai auf Lager. Und das jetzt dann alles in kürzester Zeit so zu organisieren, auch die ganzen ich nenne es jetzt mal Umbauten im Haus vonstatten gehen zu lassen. Ja, renovieren. Ach, renovieren im Allgemeinen. Das war halt alles in sehr, sehr kurzer Zeit. Ich meine, wir hatten auch viel Hilfe. Der Pet hat natürlich auch viel geholfen. Ja, du bei uns genauso. Inklusive ja, Frau, hallo. Klar, auf jeden Fall. Ich meine, das ist auch eine Selbstverständlichkeit. Aber es war halt sehr, sehr, sehr, sehr stressig. Aber du musst ehrlich sein, von der Reihenfolge her, wir haben uns das Schlimmste quasi, weil es nicht anders ging, haben wir uns dann schön zum Rest gehabt. Ne? Also ich habe, ihr müsst euch vorstellen, ich habe in einer Stadtwohnung gewohnt, vierter Stock ohne Aufzug. Wir hatten quasi Bernds Umzug hinter uns gebracht. Gerade hinter uns. Ne? Und dann hieß es, okay, das Haus, wo Bernd vorher drin war, da können wir jetzt rein. Okay, dann das heißt, bei uns lief das dann alles parallel, dass wir schon mal quasi so Etappen packen, habe ich es genannt. Mhm. Also quasi schon mal ein paar Kartons zusammengepackt und so weiter und dann nach und nach schon rübergefahren und dann hier schon angefangen zu renovieren. Und irgendwann kam dann schlussendlich der Tag, an dem wir gesagt haben, okay, an dem Samstag, da steht uns ein Sprinter zur Verfügung, da fangen wir frühs an und dann rödeln wir, bis wir umfallen. Gut, wir sind umgefallen dann irgendwann ins Bett, aber an dem Tag, ich war so fertig. Wir waren wortwörtlich ein Bums, das war ein Bums immer umgefallen. Richtig, Bums waren wir weg. Vierter Stock mit Möbel und allem Pipapo, das, Junge. Also, ja, ich weiß noch, wo du damals in die Wohnung eingezogen bist. Die hatten ja praktisch den ganzen Mist, den du hattest, den ganzen Möbel und allem drum dran. Schon da hochgeschleppt. Ich meine, mit den Jahren sind ja auch noch ein paar neuere Sachen dazugekommen. Also ich sag mal, der Hausrat hat sich nicht verkleinert. Und ich habe damals schon gesagt, ey, wenn du eines Tages da ausziehst, entweder holst du dir irgendwie so einen Helferdienst oder Scheiß da drin. Genau, das hast du nämlich zu mir gesagt. Ich soll einfach mit meinem Vermieter, mit meinem damaligen reden, ich soll einfach die Möbel an ihn irgendwie verkaufen und soll dann einfach mit meiner Reisetasche ausziehen. Ist gut richtig, so. Dann haben wir keine Probleme. Gut, ist ja egal. Haben wir auf jeden Fall alles rumgekriegt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat sehr lange gedauert, bis ich mich wieder regenerieren konnte. Also, weil das war halt wirklich sehr viel Stress an sich, vom Kopf her, aber auch körperlich. Ja, das hat. Also körperlich, ganz ehrlich, ich bin ganz schön, an die Grenzen kann man jetzt ja auch nicht sagen. Mein Gott, wie soll man sich das vorstellen? Der Akku war leer, sagst du. Aber der Akku war sowas von dermaßen leer. Ich hatte zu nichts mehr Bock. Man war halt richtig, richtig genervt. Also egal was war, man war halt richtig genervt. Und es hat wirklich lange gedauert. Ich glaube, ich würde schon sagen, bis in Dezember dann rein. Hat es dann wirklich gedauert, bis ich mich da wieder praktisch neue Energie gefunden hatte. Ne? Also praktisch, wo die Weihnachtszeit losging, war so, da ging es ja langsam los. Da konnte ich sagen, jetzt bin ich wieder da. Ich war dieses Jahr, beziehungsweise jetzt vergangenes Jahr, also letzte Weihnacht, ich war überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. So. Wir haben zwar einen Baum aufgestellt, wir haben uns was geschenkt, weil wir haben auch einen Jahrestag dann am zweiten Weihnachtsfeiertag. Mhm. Aber so richtig Weihnachtsstimmung. Ja gut, okay, ich denke mal, das liegt ja auch daran, immer unser Umzug. Ich meine, von uns beide Seiten der Umzug war alles sehr, sehr chaotisch und schnell. Man musste alles viel planen, aber gut, wir sind ja Mitte Oktober umgezogen, bei euch war es halt auch noch viel näher an der Weihnachtszeit dran, wo ihr dann eigentlich umziehen konntet und selbst wo ihr im Haus wart, war ja auch noch nicht gleich alles fertig. Nicht. Und da hat man auch jeden Tag, ich meine, wie oft hast du erzählt, ja, gleich nach der Arbeit, da habe ich das und das und das gemacht, dann abends Bett und das, die ganze Schose morgen am nächsten Tag wieder gleich Tag von neu. Tag für Tag. Morgens Tag aufstehen, Tag, frühstücken, Arbeit, heimkommen, umziehen. Ja, so genau so war es bei mir auch. Ja. Ne, da kommst du, keine Ahnung, 16, 17 Uhr kommst du von der Arbeit nach Hause und dann musstest du dann halt da noch irgendwas aufbauen, da noch irgendwas machen, wegräumen. Wir haben jetzt immer noch, ich meine, wir haben jetzt Anfang Februar, und wir haben jetzt immer noch ein paar Kartons im Keller. Schau dich hier in meinem Büro um. Ja, da auch, ja klar. Aber das sind halt, sagen wir mal so, das sind die unwichtigeren Sachen, die kann man noch irgendwo stehen lassen. Das kann man dann nach und nach dann halt einfach machen. Klar. Man kann wohnen, man kann essen, man kann schlafen, man kann sich waschen. Richtig, man kann das essen. Wichtigste. Das Wichtigste ist. Die Basics laufen. Also die Feinheit, das ist halt. Warst du in Weihnachtsstimmung? Ich war sehr in Weihnachtsstimmung. Das erste Mal seit Jahren, weil ich war die ganzen Jahre davor. Lag es am Kamin? Lag es an den zwei Kindern? Es lag, glaube ich, an allgemein. Oder lag es an dem Umstand, dass jetzt endlich das erreicht wurde, was man schon so lange erwartet hat, dass man endlich in einem Haus ist, wo man schon Ewigkeiten war? Erstens das, auf jeden Fall. Ich meine, wir freuen uns wie Hulle, dass wir da jetzt wohnen. Wir haben auch gesagt, wir werden da echt nie wieder ausziehen. Also wir wollen da wirklich für immer wohnen bleiben. Warum jetzt aber die Weihnachtsstimmung dann wieder so kam, war einfach, weil wir haben gesagt, dieses Jahr machen wir alles anders. Weil sonst war es halt die ganzen Jahre so gewesen, Wir haben Weihnachten, also jetzt Heiligabend, bei der Familie von meiner Frau dann verbracht. Und dann, wir sind praktisch über die Weihnachtsfeiertage immer umhergereist, wenn man so will, zu einem Familienangehörigen, zur nächsten. Und das halt mit mittlerweile zwei Kindern im Schlepptau, wenn man so will, ist das ganz schön anstrengend. Es ist ganz schön, also es ist zwar schön, klar, aber es ist anstrengend. Ja, klar. Ne? Und da haben wir gesagt, nee, wir machen das dieses Jahr mal anders. Gerade weil wir diesen ganzen Umzugsstress schon hatten, wir lassen einfach alles bei uns stattfinden. Klar hat meine Frau dann gesagt, okay, das heißt, wir müssen auch Essen kochen. Das wird auch anstrengend. Ja, klar. Dann ich sage, ja, okay, hat sie auch recht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie, also meine Frau und meine Schwägerin, haben ein wunderschönes Essen gezaubert. Also richtig klasse. Ach Gott, mir läuft jetzt immer noch das Wasser im Mund zusammen. Es war richtig, richtig lecker. Und wir haben halt wirklich komplett Weihnachten, wenn man so will, bei uns verbracht. Ja. Also es sind halt alle zu uns gekommen, weil wir gesagt haben, hey Leute, wir haben zwei kleine Kinder. Ja. Wir haben keinen Bock, jetzt als von A nach B, von B nach C, von C nach D und dann irgendwann todmüde über die Weihnachtsfeiertage jeden Tag dann daheim zu hocken. Ja. Dann habe ich gesagt, kommt doch einfach zu uns. Ne? Das Gute ist, meine Schwiegereltern wohnen wirklich nebenan. Ja. Die können rüberkommen. Hat wunderbar funktioniert, war alles super. Meine Mutter zum Beispiel, das war mir auch sehr, sehr wichtig. Die musste entweder die letzten Jahre immer arbeiten, auch über Weihnachten viel arbeiten, oder wenn sie was gemacht hatte, dann stand sie halt in der Küche. Na, ich sag, weißt du was? Nö, wir machen das jetzt anders. Sie möchte von uns nichts geschenkt bekommen. Das ist jetzt mein Geschenk an meine Mutter. Wir machen Weihnachten für sie auch irgendwo. Ja. Und ich sage, komm zu uns, du brauchst nichts machen, mach keinen Salat, bring nichts mit, wenn du Geschenke mitbringst, dann nur für die Kinder, alles in Ordnung. Und die hat sich auch hat mir dann noch eine große WhatsApp-Nachricht geschickt nach Weihnachten und hat sich sehr, sehr schön bei uns bedankt für das tolle Weihnachten, was sie hatte. Ne? Und das war wirklich toll, hat sie gesagt. Und ich fand es auch wunderschön, also ich war wirklich absolut in Weihnachtsstimmung. Ja, wie gesagt, bei mir war es dieses Jahr irgendwie, also beziehungsweise vergangenes Jahr war es irgendwie nicht so. Wir haben Weihnachten auch relativ ruhig verbracht. Zu Hause, ich hatte noch Besuch von meiner Mutter da gehabt, die mit ihrem Anhang hier war. Und selbst dann haben wir noch hier rumgewurschtelt und gemacht, tagsüber und so weiter und so fort. Ja, aber schlussendlich, ja, ist rum jetzt. Jetzt, wir haben Silvester dann noch zusammen miteinander verbracht, ja, haben genau. Nur reingefeiert. Aber auch da muss ich ehrlich gesagt sagen, es war schön, aber ich habe so selber, ich habe dann immer schon mal so auf die Uhr gelinst, so um 1 Uhr habe ich schon angefangen zu schielen. Ja, das ging mir aber auch so. Weißt du? Ich meine, ich hab ja an Silvester ja auch noch gearbeitet gehabt, so. Ich weiß nicht, ob du musstest nicht arbeiten. Einen halben Tag habe ich gearbeitet, ja. Vormittags. Ich meine, das spielt natürlich ein bisschen mit rein. Ja gut, die Silvester sehe ich jetzt auch nicht so, also ich muss halt nicht unbedingt jetzt jedes Jahr hier den dicken Fates haben, Party machen, saufen, ein bisschen umwinken oder so. Wir haben uns einen schönen gemütlichen Abend gemacht. Ja, gesoffen haben wir auch nicht. Nee, haben wir auch nicht. Wir haben mal angestoßen. Und haben wir hier, was hat die Frau da kredenzt, das war so lecker. Was hat sie gemacht? Was meinst du jetzt genau? Was war denn das, dieses Warme da? Das ist Punsch, Bowle, was war das? Ach so, ja, das war Punsch. Punsch. Der war so wie. Apfelpunsch. Der war richtig. Also. Und dieser Hackbraten im Pelzmantel, wollte ich jetzt schon sagen. Hackbraten im Pelzmantel. Nein. Hackbraten im Blätterteig. Richtig, im Blätterteig. Den habe ich gemacht, ja. Der war auch geil. Den mache ich immer gerne. Alter, hast du die Vorsätze vorgenommen für das aktuelle Jahr? Nein. Nee, ne? Absolut gar nicht. Ich also, auch nicht. Was heißt Vorsätze? Man hat natürlich Pläne im Kopf. Ja, klar. Ja, aber jetzt irgendwelche Vorsätze wie so typisch aufhören rauchen, abnehmen oder sonst irgendwas. Ja, mein Gott. Ich habe halt einen dicken Arsch. Ich rauche halt. Wer bis jetzt versuche oder nicht. Ich werde sowieso nicht packen, irgendwas davon hinzukriegen. Deswegen gibt es halt andere Pläne, was das Haus auch betrifft. Ich habe angefangen, noch Ende 2019 war es, glaube ich, meine Werkstatt einzurichten, da muss ich mal noch weitermachen, dann kommt dieses Jahr noch der Garten dran, da ist ja eigentlich nur Rasen, mehr ist da nicht. Ja. Und man will den ja auch mal irgendwie gestalten, damit auch die Kinder da Sandkasten oder irgendwas haben. Und solche Sachen liegen dann halt an, also Pläne, also keine direkten Vorsätze. Hab ich nicht. Ich hatte mir vorgenommen, weil ich habe ja die Woche komplett Urlaub gehabt, das ist mein erster Urlaub in diesem Jahr. Ich wollte einfach nur rumhängen. Das habe ich bis jetzt auch ganz gut durchgezogen. Mhm. Nur ab dem Dienstag, also ab dem zweiten Tag des Urlaubs, fing halt irgendwie an, meinen Hals zu kratzen, die Nase zu laufen. Falls ich ein bisschen nasal spreche, dann klingt das auch oder hängt das damit zusammen, dass ich irgendein Virus am Wanst habe, der aber nicht richtig rauskommt. Hoffentlich nicht dieser Coronavirus. Ja, ich trinke schon ewig kein Bier mehr und ja, keine Ahnung, also es ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also falls ich mal husten sollte, was ich ja schon getan habe, dann bitte ich dies schon mal vielmals zu entschuldigen, Ihre Deutsche Bahn AG. Ja, was waren denn so persönlich so deine Highlights 2019? Also wir hatten Hessentag in unserer Stadt, also das war für mich persönlich das Negativ-Highlight. Ja. Ja, weil, gut, das lag ja nur da obendrein, denke ich mal daran, weil du ja auch in der Innenstadt, ja, und wo dann alles das, abging, ja, gewohnt hast. Richtig, und morgens früh zur Arbeit war schon eine Herausforderung, weil da immer so einer von der Security stand, zwischen so zwei Steinpollern, der seine Kette da gespannt hat und dann immer nur gewisse Fahrzeuge mit Genehmigung durch oder rausgelassen hat. Es gab auch Morgende, da war überhaupt keiner da. Da dachte ich mir so, ach ja, toll für die Sicherheit der Innenstadt. Ist schon toll hier. Ich mach mal die Kette selber hier ab und fahre zur Arbeit. Und ach, das war alles. Ja, es war mal ganz nett, dass die Stadt das so alles gewuppt hat. Es ist schön zu sehen, dass die Stadt sich in Schale geworfen hat, dass viel renoviert worden ist dafür und viel Geld in die Hand genommen wurde und hier und da schick gemacht wurde und restauriert wurde, ja, und neu gemacht und gebaut und so weiter. Aber das wäre jetzt zu lokal. Weiß ich nicht. Also für mich war es ganz nett mit anzusehen. Es war aber für mich kein Positiv-Highlight. Das war für mich eher so ein Nerv-Highlight, weil ich muss morgens zur Arbeit, ich muss mittags irgendwie mein Auto wieder in die Garage bringen. Muss direkt in den Stadtkern, der komplett abgeriegelt ist. Das war kacke. Sorry. Ja, ja, das kann ich auch verstehen. Also für mich persönlich jetzt, was den Hessentag zum Beispiel betrifft, ja, wie du auch schon gesagt hast, war schön, ne? Stadt hat mal irgendwie was gemacht. Ich meine, ich habe jetzt nicht irgendwie da so extrem gegengefiebert, dass ich da, oh, ich will auf so ein Konzert und Just White oder was ich was. Ja, brauche ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Einerseits sage ich immer, ich war nie auf ein Konzert großartig, ne? Andererseits, ja, weiß ich nicht, brauche ich irgendwie nicht. Ich meine, ich musste sowieso nebenbei auch arbeiten, aber ich habe schon jede Zeit, die mir zur Verfügung stand, auch genutzt, mal auf den Hessentag zu gehen. Mit Familie hingegangen, damit man mit den Kindern irgendwas machen kann. Man konnte echt viel sehen, es hat schon irgendwo Spaß gemacht, es war mal was anderes. Weil gerade bei uns hier im Wohnort ist jetzt unterm Jahr gesehen nicht so extrem viel los, wenn man so möchte. Nee. Es gibt halt hier und da immer nur mal ein Highlight, wenn man so will, das ist unser Volksfest und das war's dann schon. Das ist im Oktober, eine Woche. Ja. Das meine ich ja. Und jetzt halt dieser Hessentag, ja, war mal was Schönes. War mal was anderes, fast mitten im Jahr, der Mai halt, ne? Ja. Das war der Hessentag 2019. Machen wir einen Haken dran. Die Gamescom persönlich war für mich auch positiv, weil, ja, wir mal wieder zusammen unterwegs waren. Mhm. Diesmal nicht deine Frau dabei war, sondern meine Freundin. Genau. Die hat das erstaunlicherweise alles sehr gut mitgemacht und das auch sich nicht, also wie, oh Gott, wenn sie das hier das anhört, dann muss ich Rede und Antwort stehen. Wie formuliere ich das jetzt so, dass es, also ich dachte mir so, ja, da ziehen zwei Männer rum und ich schleife noch die Freundin mit und ich will aber ihr auch irgendwie gerecht werden. So, mhm. Dass nicht immer alles nach unserer Nase geht, sondern sie halt eben auch auf ihre Kosten kommt. Ich denke, das haben wir eigentlich, also hat sich nichts anmerken lassen und sie hat sich auch nicht beschwert im Nachhinein, muss ich sagen, aber das lief alles ganz gut so. Ja, fand ich eigentlich auch. Also ich fand's wirklich schön, die Gamescom. Weißt du, weil du weißt ja selber, wie das ist. Messetage sind halt schon, das ist halt viel Laufen, ja, und das ist vielleicht auch viel Lärm und viele Leute und ich und meine Freundin. Sehr viele Blasen am Fuß. Sehr, sehr, sehr viele Blasen, da kommt's halt auf gutes Schuhwerk an, ja, aber selbst das ist halt, wir waren mal bei den Rocket Beans, lag dir am Herzen, das war ja eines der Dinge, die auf deiner Liste standen. Ja, was heißt, es lag mir am Herzen? Ja, du wolltest dahin, das war eine auf deiner To-Do-Liste. Ja, das war ein Wunsch von meiner Tochter. Weil ich ihr halt erzählt habe, das wird live ausgestrahlt, der Papa, der geht dahin. Und der muss das schön sehen. Wingi machen. Genau, und meine Tochter war halt mit meiner Frau zusammen live am Fernseher, ja, und hat die Folge geguckt und wollte unbedingt Papa sehen. Waren wir denn jetzt zu sehen oder nicht? Wir waren zu sehen, mehrfach sogar. Wir sind dort mehrfach zu sehen. Ich hab sogar von gewissen Stellen sogar ein Foto gemacht. Okay. wo man uns halt auch sehen kann, wie ich in die Kamera winke, beziehungsweise einmal winke ich in die falsche Kamera, weil die hinter mir war und ich dachte, die vor mir. Ja, du bist halt ein Fernsehprofi, ne? Ich bin absolut der Profi. Nee, aber an sich die Gamescom 2019 fand ich echt toll. Ich weiß nicht, wann war mal das letzte Mal? Das war 2016, ne? 2016, ja. 2016 war das letzte Mal, da waren wir beide alleine, genau. Also ohne irgendwelche Anhänge. Genau. Die fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen, viel besser, also 2016, als wie die Gamescom von 2019. Meinst du jetzt inhaltlich? Inhaltlich. Also falls ihr euch fragt, was der Fetti gerade macht, der frisst gerade Weingummi. Ist auch sehr. Deswegen, ich bin halt Podcast-Profi. Du bist Fernsehprofi. Podcast-Profi. Ich bin der Profi überhaupt hier. Nee, ich fand wirklich die Gamescom 2016 irgendwie viel besser als wie die 2019. Rein inhaltlich. Komplett. Im kompletten Umfang, ja. Alter, das wir haben uns schon ein Zimmer Wohnklo geteilt. Da, darum geht es nicht. Meinst du das nicht? Nein. Ich rede jetzt rein nur von der Messe. Jetzt. Okay. Warum ist einfach der Punkt, ja, hier auf jeder Gamescom, da werden irgendwie neue Spiele vorgestellt und dies und jenes und hast halt gesehen. Das war natürlich jetzt immer noch so. Aber ja, schon. Aber irgendwie, es hat irgendwas gefehlt. Also wenn die alleine jetzt schon der Stand von PlayStation, von Sony, der war zwar riesengroß und hast das gesehen, aber es war alles so erstens abgegrenzt und auch irgendwelche, du wirst jetzt vielleicht mit den Augen rollen, die Goodies, die sie verteilt haben. Da waren Goodies dabei, die sie vor Jahren auf der Gamescom verteilt haben. Das konntest du auch sehen, weil die datiert waren mit zum Beispiel 2014. Ja. Oder irgendwelche Sachen. Also das lag aber auch einfach daran begründet, dass Sony nichts Großartiges zu zeigen hat. Nee, das stimmt. Das, was du andeuteln konntest da, das war halt aller Case. Ja, so. Das waren eigentlich, hatten sie größtenteils gezeigt, wenn du so willst, Remakes. Das war einmal dieses Final Fantasy VII Remake. Ja, Medieval Remake, wenn man so will. Und sonst, es war nichts irgendwie dabei, wo wir sagen, hey, wow, das hat uns jetzt gecatcht. Was 2016 wiederum anders war. Was war 2016? Ein Jahr mit 365 Tagen. Worauf willst du hinaus? 2016 Gamescom meine ich natürlich. Ach so. Ja, das war das Jahr, wo die PlayStation 4 vorgestellt war. Ja, da konnte man endlich mal die Konsole sehen. Und genau. Das war zum Beispiel nur ein Punkt. An sich. Also quasi so, wie es dieses Jahr wahrscheinlich sich wieder andeutet zu werden. Ne? Wir haben ja wieder einen neuen Konsolen-Release. Also, ja. Ne? Nee, aber auf jeden Fall ist das für mich der Unterschied gewesen. An sich natürlich, die Gamescom 2019 war voll in Ordnung. Wir haben alles gesehen, was wir sehen wollten. Wir sind durch sämtliche Hallen gegangen. Doppelt und dreifach. Der Netflix-Stand, der hat mir persönlich sehr gut gefallen. Wir waren richtig drinnen in der Sache, weil wir lieben ja die Serie Stranger Things. Ja, aber was sollte das mit der Wanne? Man steht da Ewigkeiten an, es war halt toll. Da stand, für die, die nicht da waren, da stand halt die Badewanne, mit den vier Beinen. Und ja, da war dann halt so ein Stoff vor die Badewanne gespannt und da war ein Beamer. So eine Art Leinwand. Ja, man konnte halt eben die Intro-Musik hören und den Schriftzug und so weiter. Und Staffel 3, Startdatum, bla bla bla. Und dann ist man wieder rausgeschleust worden, konnte sich ein Eis mitnehmen. Richtig. Wo das Set sah so ein bisschen aus wie aus der Staffel 3 von Stranger Things, von dieser Eisdiele. Und da konnte man sich da so ein Softeis holen. Was ich niedlich fand, waren diese extrem kleinen Cola-Dosen. Wo ich gestern eine gekillt habe von den zwei, die wir mitgenommen haben. Ja, ich hatte so Bock auf Cola. Da hast du diese kleinen Dinger. Die steht da eher auf dem Kopf, sieht man nicht, dass ich auch Das war mein Argument. Ich habe gestern Käsebällchen genascht und wollte diese Cola. Nee, also ich habe die immer noch daheim stehen. Also ich fand das echt lustig. Das war für mich so ein positives Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen, der Netflix-Stand, obwohl man da jetzt nicht gerade viel machen konnte. Auch die Spiele, die vorgestellt wurden, waren einige dabei, wo ich sage, ja, die finde ich cool, die will ich gerne haben, man konnte vieles sehen. Die Merch-Hallen, die waren nicht nur überfüllt von Merch, sondern auch überfüllt von Menschen. Nerds und Merch. Genau, Nerds and Merch. auf jeden Fall, das hat man halt in dem Sinne sehr gemerkt, weil es war auf sehr heiße Tage auf der Gamescom und dementsprechend hat es auch gerochen. Ja, aber das haben wir jedes Jahr. Auch ich habe ein bisschen transpiriert. Das lässt sich halt nicht vermeiden. Sorry, das ist. Nein, das auf jeden Fall nicht. Aber im Großen und Ganzen war es zwar schön, aber das letzte Mal, wo wir da waren, das war halt, wie gesagt, 2016, war es irgendwie besser. Also ich fand es irgendwie viel schöner 2016. Wann wir das nächste Mal wieder auf die Gamescom fahren, weiß ich nicht. Ich hatte ja erst ursprünglich die Idee gehabt, beziehungsweise Wunsch, oh, weißt du, gleich 2020 wieder auf die Gamescom. Haut bei mir leider nicht hin. Haut leider beim Pet nicht hin. Deswegen alleine fahre ich nicht hin, das macht auch keinen Spaß. Auch wenn dort eventuell, wer weiß, keine Ahnung, die PlayStation 5 dort schon vorgestellt wird, aber dazu sagen wir ja später nochmal was. Ja, also das, wie gesagt, das waren so die Highlights für mich persönlich auch. Das war der Hessentag, die Gamescom und natürlich, klar, der Umzug halt, ne? Da haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen. Der Umzug ins neue Haus. Ja. Das waren so meine Highlights, sonst war jetzt eigentlich nichts Großes. Und jetzt ganz ehrlich, bist du jetzt schon zu Hause angekommen? Also jetzt gefühlt jetzt nicht, ne? Ist schon klar, du hast einen Schlüssel in der Kippe und der passt in diese Haustür. Aber ich meine, außerhalb fühlst du dich da schon zu Hause? Ja, also außerhalb des Podcasts hast du mir ja die Frage schon ein, zwei Mal gestellt. Ja, aber ich frage dich das gezielt jetzt gerade nochmal. Ja, ich fühle mich absolut zu Hause dort. Absolut. Okay. Also du hast mich ja in Etappen mal gefragt, na, wie fühlst du dich jetzt? Und ist jetzt schon mehr wie zu Hause und so? Natürlich ganz am Anfang fühlt man sich erstmal wie Hotel oder sowas. Aber das ging ganz schnell bei mir weg. Also ich habe mich sehr schnell heimisch gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, fühlst du dich, weiß ich jetzt noch nicht. Ich bin, die Tage sind mir alle noch zu kurz. Das liegt wahrscheinlich auch noch an der Jahreszeit begründet. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, ja, wie fühlt es sich denn für dich jetzt gerade an? Eher so wie, du bist zu Gast beim Bernd, du bist ein Modell, ich bin zu Hause, aber ich weiß nicht. Meine Freundin ist komplett drin hier im Haus. Die ist nicht nur körperlich hier, die ist hier total, die fühlt sich zu Hause, die fühlt sich hier wohl, das ist alles gut. Klar, ihr Handtaschen-Schuhzimmer ist noch nicht fertig. Ja, das kommt ja noch. Das kommt jetzt noch, aber so generell, sie fühlt sich hier top wohl, sie freut sich auf den Sommer, sie freut sich auf den Pool, der dann auf der Terrasse stehen wird. Freue ich mich auch drauf. Ich freue mich auf den Grill, den ich mir noch anschaffen muss. Ja, aber es ist noch Hotel. Hotel Bernd. Also, Hotel ja, Bernd. Es ist irgendwie, ja, ich habe hier einen Schlüssel, aber irgendwie ist Bernd gerade nicht da. Aber hier steht mein Zeug rum, das verwirrt mich. Ich brauche wahrscheinlich eh länger. Also ich habe da in meiner Single-Boot habe ich auch ewig gebraucht. Gut, da kam da hinzu, nach einer längeren Beziehung ist man dann alleine und dann realisiert man das erstmal, was alles war. Und aber ich bin jetzt gerade nicht Single und ich habe keine längere Beziehung hinter mir mehr. Also ich bin da drüber hinweg, aber ja, klar. Dachte ich mir, dass sich das jetzt schneller hier einspielt, aber dem scheint gerade nicht zu sein. Keine Ahnung. Ja gut, bei dir dauert es halt ein bisschen länger, bei mir geht es halt irgendwie schneller. Keine Ahnung, vielleicht liegt es auch allgemein an den Umständen. Du hast halt deine Freundin, bei mir habe ich Frau, ich habe zwei Kinder. Da ist das Familielle dann wieder irgendwie anders gestaltet. Ja. Ne? Und keine Ahnung, ich bin da ganz schnell in die Sache reingekommen. Ich habe mich sehr, sehr schnell heimisch gefühlt. Auch wenn ich jetzt auf der Couch zum Beispiel sitze, ich gucke mir meine neuen Möbel an, ich gucke mir die Wand an, ich gucke mir die geile Steintapete an, die wir da platziert haben. Könnte ich mir echt einen drauf kloppen. Also ich wohne dort echt sehr gerne und ich lebe da sehr gerne und ich will da auf jeden Fall nicht mehr weg. Das freut mich zu hören. Ich hoffe, dass ich das bei mir hier auch hätte. Jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, das habe ich mich eben zum Beispiel gefragt, kurz nachdem du gekommen bist. Wie fühlt sich das jetzt eigentlich an? Ihr habt ja, wie lange habt ihr hier drin gelebt? Ab 2013 meine ich. Ja, 2013. Also 6 Jahre. 6 Jahre. Roundabout 6 Jahre. Ja. Wie fühlt sich das jetzt aktuell an, dein Auto hier zu parken, hier reinzukommen, erstens mal klingeln zu müssen, keinen Schlüssel mehr zu haben und dann reinzukommen und zu realisieren, ich kenne die Räumlichkeit, aber ich wohne hier nicht mehr. Ganz ehrlich, ich fühle mich ein bisschen, als ob ich nach Hause komme. Ja, siehst du? Ja, weil das Ding ist, auch wenn ich oben jetzt klingeln muss, musste ich auch oftmals so, weil wenn ich einen Schlüssel vergessen habe oder auf Pez war und habe halt einfach meinen Schlüssel nicht mitgenommen, damit ich nicht verliere oder sonst irgendwas, dann habe ich auch geklingelt. Auf Pez zu Deutsch, auf Achse unterwegs, war ihm gezwitschert, richtig also gezischt. Und gezischt. Ja, das kann man nicht sehen. Also er hat gerade die Andeutung gemacht, dass er was wegkippen wird. Ja, einen wegkippen. Mal schön einen weggekippt. Nee, fühlt sich an wie zu Hause. Das ist genauso wie wir jetzt hier unten in deinem neuen Büro sitzen, was ja vorher auch meine Bernd Cave. Bernd Cave? Ja, im Grunde sitze ich hier in der alten Bernd Cave. In der alten Bernd Cave. Das ist jetzt mein Office. Ja, fühlt sich an wie zu Hause so ein bisschen. Umgeben von Lego. Obwohl halt wirklich das Mobiliar sieht anders aus, die Farbe an der Wand ist anders. Trotzdem fühlt sich noch ein bisschen heimisch an, ja. Ich habe erstmal diesen alten Schallplattenspieler jetzt ausgestellt, der so ein kleines Knistern hier verursacht hat. Jetzt soll es eigentlich wieder funktionieren. Schade, dass da jetzt ein bisschen Knacken drin ist bei der Aufnahme, aber hey, auch sowas gehört dazu. Lassen wir es halt mal knacken. Hey. Was waren eigentlich für dich so die Spiele-Highlights 2019? Oh, ja. Oh, jetzt. Also, auf jeden Fall für mich persönlich auf Platz 1, wenn man mal so sagen kann, es war das Remake. War ein Remake, glaube ich, kann man sagen. Remake, ja. Von Resident Evil 2. Ich fand das Spiel so dermaßen geil. Ohne Resident Evil im Menü. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das Spiel an sich, muss ich ganz ehrlich sagen, war absolut geil. Ich habe das Original, den zweiten Teil, also für die PlayStation 1, nie selber gespielt. Ich habe zwar mal irgendwie zugeguckt, ne, wie das Spiel durchgespielt wurde, aber ich habe selber nie spielen können. Und da war die Vorfreude irgendwie umso größer, wo dann auf einmal bekannt gegeben wurde, hey, yo, da kommt ein Remake von raus. Und wir machen auch ein paar Sachen anders, besser, wie auch immer. Und ich glaube, ich habe das Spiel insgesamt viermal habe ich das durchgespielt. Viermal. Warum? Ja, man konnte ja die zwei Charaktere, so wie auch in der PlayStation 1-Version, spielen. Einmal der Leon, genau, Leon S. Kennedy heißt er, und die Rebecca Redfield, glaube ich, war es. Gott, kann mir sowas leider nicht so gut merken, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Und man konnte halt ja einmal ihn spielen, einmal sie spielen. Das habe ich gemacht und dann habe ich ja das Spiel nochmal gesuchtet mit dir zusammen, auch mit ihm gespielt und mit ihr. Und ganz ehrlich, das war einfach grandios. Das war richtig gut umgesetzt, die Grafik super, super geil. Ich weiß noch, wo wir damals die Demo schon mal getestet hatten, wo man da bei dem Polizeipräsidium ist in Raccoon City und da konnte man doch rausgehen und da hat es doch so geregnet. Da sind wir doch irgendwie mit der Kamera, haben wir uns so hingestellt, dass die Kamera ganz nah am Körper dran ist. Und da konnte man sogar die Wassertropfen, die an Leon runter... Genau, das war göttlich. Es war einfach richtig, richtig schön. Das Spiel an sich, fand ich, hat sich schnell gespielt irgendwie. Also im Gegensatz zu manch anderen Spielen wie, keine Ahnung, Assassin's Creed oder irgendwas, da buckelst du ja, weiß ich, Millionen von Tage dran. Ja, aber du musst auch denken, du ackerst ja auch viel nebenbei. Ja, so. Das schon. Sammel hier was, such da was. Und aber der Wiederspielwert war für mich sehr hoch und ich werde das Spiel noch auf jeden Fall noch 10-mal spielen, keine Ahnung. Also das macht echt richtig, richtig viel Spaß. Ja, das war so ein Gaming-Highlight für mich. Und zuletzt, das war auch, glaube ich, das letzte Game, was ich mir gekauft habe, das war das Spiel Star Wars The Fallen Order. Da war ich bin ja sowieso schon so ein Star Wars-Fan. Und wo das Spiel dann endlich jetzt mal rauskam, ich habe so durchgesuchtet. Ich war zwar nach ein paar Tagen auch schon mit dem Spiel durch, aber da auch das Gleiche, die Grafik, die Storyline davon. Es kamen teilweise auch Charaktere vor, die man aus den Filmen auch irgendwo her kennt. Wenn sie nicht direkt vorkamen, wurden sie irgendwie benannt. Also man wusste auch, zu welchem Zeitpunkt das irgendwie spielt. Als ob das wirklich ein zusätzlicher Film ist. In der Star Wars Welt, das hat mir echt gut gefallen. Habe ich gar nichts von mitgekriegt. Ja, das hast du mir im Vorfeld ja auch schon gesagt gehabt. Ja, gut, du bist jetzt nicht so der Star Wars Typ. Es wurde, glaube ich, auch gar nicht so extrem irgendwie, wie soll ich sagen, promoted. Hat das was mit dem Film zu tun? Erzählt das irgendwas Story-Relevantes oder ist das einfach nur, das sind die Charaktere und du lebst irgendwas Alternatives? Es ist im Grunde genommen eine alternative Geschichte, also die jetzt nichts direkt mit dem Film zu tun hat, spielt aber praktisch in der Welt der Filme. Also nicht nur in der Welt der Filme, das ist ja irgendwo schon eindeutig, sondern als ob es einfach wirklich nur eine Nebengeschichte ist, die zusätzlich zu den Filmen. Also man könnte auch wirklich meinen, das wäre, keine Ahnung, Star Wars Episode 3.5 oder sowas. Ja? Und die Art und Weise, wie sie das Spiel umgesetzt haben, ist genau ein Star Wars Game, wie ich es mir schon seit Ewigkeiten gewünscht habe, weil ich damals für die PlayStation 1 schon Star Wars Episode 1 zum Film, das Spiel, wo das rauskam, das habe ich auch gesucht, das habe ich auch, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Mal durchgespielt und das hat mir schon so extrem gefallen. Und das Spiel, das hat nochmal alles getoppt. Also es war richtig, richtig geil. Du kannst auch dein Laserschwert, konntest du da irgendwie weiterentwickeln, basteln. Und hast du gesehen, hast du so eine Art Werkbank gehabt, was man auch so noch so kennt von The Last of Us, ne, diese Werkbank. Das hast du praktisch da gehabt mit dem Laserschwert. Und ich fand das einfach geil. Und die Storyline und die Welten, die du da besucht hast, da kamen Welten vor. Da weiß ich nur, da ist ein Planet kommt dort vor. Das habe ich erst gar nicht richtig gerafft. Und dann ist mir auf einmal aufgefallen, ach, das ist der Planet, der aus dem Film vorkommt. Ne? Nur halt noch zu einem anderen Zeitpunkt. Und ich fand es einfach geil. Das waren so meine zwei Spiele-Highlights von 2019. Weil wir jetzt gerade so ein bisschen im Weltraum sind, fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe jetzt die Tage, habe ich mal bei PlayStation Now, das ist dieses diese neue Möglichkeit, Spiele direkt zu streamen, habe ich nun mal so in die Bibliothek, die Spielbibliothek reingeguckt und habe durch Zufall Dead Space gesehen. Habe gesehen, der dritte Teil ist dort verfügbar. Okay. Das ist ja genau der, den ich nicht so mag. Da ging es irgendwie schon extrem abwärts mit der Serie. Hab gesucht, ob es den ersten oder den zweiten gibt. Nee, leider nicht. Gibt dort nur den dritten. Und generell kann man den ersten und zweiten ja nur auf der 3 spielen. Da hätte ich auch wieder mal Bock drauf. Kann ich dir ausleihen? Ja, aber die PlayStation 3 anschließen. Ja, mein Gott, das wäre jetzt das wieder übel. Also ich habe auf jeden Fall in 2019, was spielemäßig so angeht, ich habe Overcooked für mich und meine Freundin entdeckt. Mhm. Das fickt den Kopf. Ja, allerdings. Gerade bei längeren Spielsessions, aber es ist, das hat irgendwas. Es ist auch immer diese Abwechslung. Du hast dieses fröhliche, bedächtige, musikalische Gewand im Menü und in den Spielmenüs. Und im Spiel ist dann aber totale Hektik, auch im Kopf. Hier, wir müssen da noch einen Burger schneiden, da müssen wir den Patty drehen, oh, da brennt's, oh, da hier die nächste Bestellung und da müssen wir. Es ist ja kompletter Stress. Ja. Und dann hast du wieder diesen Switch ins Menü. Da geht dann wieder dieser. Das Spiel ist eine Dauerstress. Versuch dich dann schon wieder zu beruhigen. Ja, genau. Weil wenn das Menü jetzt auch noch so, weiß ich nicht. Ja, dann wirst du ja total paralysiert. Dann wärst du overcooked. Overcooked, overload, ja. Ja, in den ersten Teil irgendwie mit irgendwelchen Zusatzpacks, keine Ahnung, wie die heißen, neue Levels, neue Herausforderungen, neue Gerichte und Zutaten. Ich hab's ja auch einmal mit euch beiden gespielt. Also ich finde, ich habe ja da schon. Das ist schon Chaos. Viel davon gesehen gehabt. Und ich finde irgendwie, wenn man das zu zweit spielt, geht's noch irgendwo. Aber wo wir das zu dritt gespielt haben, Teamwork ist alles. Boah. Teamwork ist alles. Also ich war wirklich selber Overload. Ich dachte, das geht jetzt hier für die Streifen. Das war in einem Level, wo wir Pizza machen mussten, einer hat den Teig geknetet und dann hier, ich habe da schon überall Tomate drauf. Da ging's nur noch Käse, Wurst, Wurstkäse, nur Käse, Salamikäse, Wurst, Wurst, Wurst, Käse. Raus, Teller. Also es ist sehr hektisch gewesen, ja, das stimmt. Ja, und dann den zweiten Teil relativ günstig geschossen in irgendeinem, whatever, es gibt ja über das ganze Jahr verteilt so viele Sales im PSN, keine Ahnung, was das für ein Sale war. Den zweiten Teil auch mir angeschafft und auch mit der Frau gespielt und auch irgendwelche Zusatzpacks und mit Winterlandschaften und Sommerlandschaften und hast du nicht gesehen. Das fickt deinen Kopf, aber es macht irgendwie Bock. Das kommt mir bekannt vor. Ja. Ist jetzt nicht so ein Highlight, aber ist so eine Entdeckung von mir in 2019. Mhm. Also definitiv. Du hast gerade von Resident Evil 2 gesprochen. Resident Evil 3. Stars. Da habe ich auch Bock drauf, aber das ist auch wieder so, ich weiß nicht, ob ich es mir kaufen würde. Ich glaube, ich würde mich neben dich setzen, würde dir beim Zocken zugucken. Ich würde auch mal selber kurz irgendeinen Controller in die Hand nehmen, aber ich weiß nicht, ob ich es mir kaufen würde. Ich weiß nicht, warum. Also ich kaufe es mir auf. Ich mag Resident Evil. Ich habe total Liebe für Resident Evil. Gerade wenn ich so überlege, ich war viel zu früh, um die ersten Teile zu spielen auf der Blazy 1, aber. Das ist genauso wie mit dem Film. Das ist genauso wie mit dem Film. Ich glaube, es gibt 6 Filme. Ja. Es gibt 6 Filme, ja. Ja, es gibt Sexfilme. Es gibt Sexfilme und es gibt die Resident Evil Filme. Genau, die Resident Evil Filmreihe aus 6 verschiedenen Filmen. Ist das nicht so, dass der Regisseur irgendwie hier die Mila Lukovic oder wie so heißt er, knallt? Mila Jovovic, so, ja, verheiratet ist. Oh, auf jeden Fall, nach jedem Film wurde es immer schlimmer, es wurde immer beschissener, aber trotzdem, ich habe alle Filme daheim, weil es ist einfach Resident Evil. Punkt aus Ende. Es ist halt, sie haben halt das rausgemacht, was sie rausgemacht haben. Also auch diese komischen animierten Filme da. Die habe ich auch. Ach, aber nicht alle. Ich glaube, einer fehlt mir noch. Steht Resident Evil drauf, muss ich anschauen. Sozusagen, ja. Aber ganz ehrlich, die animierten Filme sind ich verstehe die nicht. Besser. Ich verstehe die nicht. Ja, die sind aber besser in dem Sinne, weil die viel mehr an der ursprünglichen Quelle von, wie eigentlich Resident Evil sein sollte. Ja, aber ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe es nicht. Ist ja egal. Ich weiß nicht, was die mir da erzählen wollen. Ich wollte halt nur darauf hinaus, jeder Film von den R-Verfilmungen mit der Mila Jovovich-Stande, die wurden Film nach Film immer schlechter, aber trotzdem, ich wollte es einfach haben. Ja, und was ich nicht haben wollte, ist dieser Ohrwurm, den ich jetzt gerade wegen dir habe. Mila Superstar. Ganz toll Mila übrigens. Super. Mila kann lachen, wie die Sonne über Fujiyama. Das Lustige war ja wiederum, gerade wo der letzte Film dann rauskam, ja. Ne, der war gerade im Kino, so seit ein, zwei Wochen gerade so im Kino gelaufen, auf jeden Fall, wurde dann schon so inoffiziell bekannt gegeben, ja, die machen ein Reboot von. Wie, jetzt ist gerade der 6. Film raus. Ja. Man weiß, jetzt ist Feierabend. Es kommt wohl da keiner mehr in dem Sinne. Ja, die machen jetzt einen Reboot. Mittlerweile, glaube ich, ist aus diesem Reboot oder aus dieser Reboot-Idee eine Serie. Ich glaube, sogar eine Netflix-Serie sollte draus gemacht werden. Keine Ahnung. Ich bin im Moment... Bin ich mal gespannt. Im Moment bei Amazon Prime. Amazon Prime. Das hat sich jetzt angehört wie Arnold Schwarzenegger. Egal. I'll be back Amazon Prime. Nee, aber jetzt wieder zurück zu Resident Evil 3, das Spiel. Ach so. Da sind wir ja eben gestartet. Da freue ich mich extrem drauf. Genauso wie ich mich auf Resident Evil 2, das Remake davon, gefreut hatte. Ich werde es mir definitiv kaufen. Ich habe dir ja schon im Vorfeld schon mal gesagt, ich bin am Überlegen, ob ich mir diese, ich glaube Collector's Edition heißt sie, mir kaufe. Das ist diese Box, die aussieht wie so eine, diese Truhen, ne, die man kennt aus den Spielen, und da ist dann halt das Spiel hoffentlich der Uncut-Version drin. Hoffentlich quietscht die dann so, oder hat ein Soundmodul, die sich ich glaube, die sieht nur so aus, als ist, glaube ich, ein Pappschachtel. Wäre also natürlich geil gewesen, wenn es eine richtige Truhe gewesen wäre. Die würde ich mir unbedingt kaufen. Ja, red da erstmal mit deiner Frau drüber. Ja, ich weiß. Meine Frau ist nämlich ein bisschen dagegen. Ja, die kostet 180 Knüppel oder hat? Ich glaube so ungefähr. 180, das ist eine Papptruhe. Ja, da ist halt das Spiel drin. Da ist dann so eine große Figur drin. Auch aus Pappe? Nee, Kunststoff. Nee. Aus Kunststoff, aber richtig schön detailliert gemacht. Was haben Nemesis? Nee, die Jill Valentine. Die Jill? Ja. Beim zweiten Teil gab es das ja auch mit dem Leon, da wollte ich die schon haben. Ja, ist halt nichts draus geworden, deswegen werde ich das vielleicht dann jetzt mit Teil 3 machen. Geil wäre es natürlich, wenn da so eine Nemesis-Figur dabei gewesen wäre. Aber egal. Da ist halt das Spiel drin, ich glaube die Uncut-Version, die Figur, noch ein paar andere Sachen, Artbooks, hast du das gesehen, und zwei Soundtracks sind, glaube ich, auch dabei. Das sind, glaube ich, dann, ich gehe mal stark davon aus, einmal der Soundtrack mit den Liedern von dem Remake und einmal die CD mit der Musik oder mit den Soundtracks von dem Original. Denke ich mal. Gehe ich mal stark davon aus. Aber ich freue mich echt extrem auf den dritten Teil. Ich habe dieses Jahr. Was ich echt viel habe, ist gelesen. Alles, was zu diesem Spiel so geschrieben wird, ob sei es jetzt aus irgendwelchen Spieleredaktionen, Online-Plattformen oder gerade so Kommentare von Usern. Viele echauffieren sich über das Aussehen von Nemesis. Findest du, dass er sich wirklich sehr verändert hat jetzt in dem Remake? Ich also meine, gut, er ist halt jetzt nicht mehr so pitzig. Ich habe mir jetzt absichtlich nicht so viel von angeguckt. Ich habe mal den Teaser, habe ich mal gesehen. Mhm. Da konnte man ihn noch nicht sehen. Ich habe ihn zwar gesehen, ja, er sieht ein bisschen anders aus, weil mit dieser klassische Look, wie man es halt kennt aus dem alten PlayStation 1 Game, der gefällt mir einfach, den finde ich klasse. Und wenn sie ihn jetzt extrem verändern würden, fände ich es ein bisschen schade. Ich meine, Jill Valentine haben sie jetzt auch etwas verändert, weil ich glaube, in dem Original, da hat sie ja noch einen Rock, glaube ich, getragen und lange Stiefel und bla. Ja. Jetzt hat sie halt eine Jeanshose an. Ne? Ja. Also praktisch so ähnlich wie bei Tomb Raider. Nicht mal die kurze Hose, sondern eine lange Hose. So haben sie es ja auch gemacht. Ja. Ja, ist ja egal, das ist jetzt nicht schlimm. Ja, aber mal gucken. Ich lass mich überraschen. Ich glaube, die werden da echt schon was Gutes draus machen. Weil gerade den dritten Teil für die PlayStation 1, den habe ich ja so oft gezockt. Und ich habe auch immer versucht, das Spiel immer schneller durchzuspielen. Da gab es, glaube ich, auch immer diese Rankings, ne? S-Rang, und hast halt gesehen, ich glaube, das schnellste war irgendwie 3 Stunden und eine Minute oder irgendwas. Ist ja nur durchgerannt. Also nur durchgerannt. Das ist ja alles ignoriert, was sich angreifen wollte. Ja, das wenn's kann man so sagen, ja. Und ja, Resident Evil 3 ist, glaube ich, das Resident Evil Game, was ich bisher am meisten gesuchtet habe. Und deswegen freue ich mich halt umso mehr auf dieses Remake. Und ich werde es mir definitiv kaufen. Ich würde gerne die Collectors Edition auf jeden Fall kaufen. Ob es jetzt dazu kommen wird, weiß ich nicht. Hängt natürlich von meiner Finanzministerin, also sprich, schrägstrich meiner Ehefrau ab ein bisschen. Ansonsten hole ich mir halt wirklich einfach nur das Game an sich. Da bin ich auch glücklich. Kannst du aber erstmal Zeug verkloppen. Hashtag Refinanzierung. Ja, könnte ich auch. Aber? Theoretisch. Ich habe nichts, was ich jetzt irgendwie sagen könnte, ja, das will ich jetzt verkloppen, um dafür praktisch das zu refinanzieren. Ich habe es eben schon angedeutet. Guck mal, ich habe jetzt zum Beispiel Netflix, habe ich jetzt erstmal das Abo gekündigt und bin jetzt erstmal bei Prime eingestiegen. Ja. Weißt du, was ich da im Moment mache? Hm. Ich gucke alten Käse. Die Frau guckt Scrubs, wenn ich nicht dabei bin und ich komme da nicht so ran. So. Hier dieser eine Chefarzt, keine Ahnung, wie der heißt, der ist mir so abgedreht. Ich weiß nicht, wie die Figuren heißen. Ich finde das alles komisch. Ich bin auch nicht so das. Keine Ahnung. Nichts gegen Scrubs. Hey, ne, ist halt nicht meins. Ich gucke im Moment Alf. Alter. Aha, ich lach mich tot. Ja, null Problemo halt, gucke ich mir halt im Moment an und ja, weiß ich nicht, abends dann, wenn man so schön muckelig mit dem Frauchen auf dem Sofa sitzt, ja, wird jetzt auch noch schön King of Queens so nach und nach weggekloppt. Okay. Also, ich habe ja die DVD-Box daheim, aber ich habe es mir jetzt einfach nochmal reingezogen, weil bei Prime gibt es das im Moment. Ja. Ah, okay. Wunderbar. Hast du eigentlich den König der Löwen gesehen, also? Ja, den Trickfilm. Den habe ich gesehen, ja. Den meinte ich jetzt nicht. Ich meinte jetzt den 2019er, die Reihe. Richtig. Okay, ja. Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Den habe ich zwar meiner Frau, also den Film als Blu-ray geschenkt, haben aber bis jetzt noch nicht angeguckt. Den kann ich dir oder euch sehr empfehlen. Musst dir vorstellen, reale Umgebung abgefilmt und dann mit CGI die Viecher da reingefitzt und okay. Auch die Umgebung so ein bisschen mit CGI ein bisschen aufgehübscht und so, klar. Finde ich bildtechnisch gut. Story ist natürlich die gleiche. Ne, der kleine Löwe. Ja, es wird auch mal gesungen. Das hat mich so ein bisschen, aber gut. Und wo es mich auch ein bisschen, aber eher so ins Traurige, ist natürlich die Szene, wo der Vater stirbt. Ja. Das war bei dem Zeichentrickfilm schon so und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn auch diese Szene in diesem 2019er König der Löwen vorkommt. Natürlich mit Geigengefiedel und dann der Kleine, der den Vater da so ein bisschen anstupst und wach auf. Boah, hat's mich zerrupt. Ganz ja, ich bin gespannt. Den will ich auf jeden Fall jetzt demnächst mal eigentlich mit meiner Frau schauen. Aber pro Frau, die hat ja auch eine Träne verdrückt bei Avengers The Endgame, also ohne The Endgame, ne? Ja, genau. Habe ich jetzt gespoilt? Nö. Ich habe nur gesagt, das ist emotional vielleicht. Ja, ist ja ne, nichts Schlimmes dran. Den fandest du gut, oder? Den fand ich auf jeden Fall sehr gut, ja. Das war einer meiner Highlights dieses Jahr, also nicht dieses Jahr, sondern 2019. Also Avengers Endgame, absolut geiler Abschluss für die ja mittlerweile ersten 15 Jahre der Marvel Cinematic Filme. Universe, genau. Also ich fand den Film einfach richtig bombastisch. Ich meine, für dich persönlich ist natürlich das nichts. Ne? Nee. Das ist nicht deine Art von Film, was du so magst. Comic, so, ja, Popcorn, hören aus, guckst dir an, bla bla. Für mich persönlich storytechnisch richtig super. Die Schauspieler haben die Rollen richtig gut gespielt. Und die Story, die war wirklich von Anfang bis Ende wirklich voller Action, herzzerreißend, voller Witz. Also alles möglich ineinander verworren. Und ich fand den Film einfach richtig klasse. Und dann, ja, als mein zweites Highlight des Filmjahres 2019 ist halt Star Wars Episode 9. Das heilen vielleicht auch nicht alle mit mir. Ich meine, die Nicht-Star Wars-Fans sowieso, aber auch Star Wars-Fans. Es gibt auch viele Star Wars-Fans, die selbst persönlich den 9. Teil nicht so mögen, weil halt die Trilogie an sich hatte einen schwierigen Weg gehabt. Die hatte wirklich einen schwierigen Weg gehabt. Warum? Durch den 8. Teil. Also wenn wir jetzt mal anfangen beim 7. Teil, man hat sich richtig drauf gefreut, oh, neue Star Wars Stuff, wenn man so will. Und der 7. Teil, den fand ich auch richtig gut. Das war auch wirklich so Star Wars Feeling. Ja. Natürlich mit der Technik von heutzutage. es hat einfach Spaß gemacht. Und dann kam halt Episode 8. Ne? Bei Episode 7 war der Regisseur J.J. Abrams, der übrigens auch die Serie Lost unter anderem gemacht hat. Und ja, bei Star Wars Episode 8 war es ein anderer Regisseur, nämlich Rian Johnson. Und der hat einfach so sich gedacht, ach, J.J. Abrams, alles, was du jetzt aufgebaut hast, interessiert mich nicht. Ich mache mein eigenes Ding. Was der absolute Fehler war. Weil Rian Johnson hat praktisch alles, was J.J. Abrams im siebten Teil aufgebaut hat, ja, irgendwie zerschmettert. Mhm. Den hat das nicht interessiert. Der hat da irgendwelche Storylines, die im siebten Teil aufgebaut wurden, einfach nicht weitererzählt, beziehungsweise in eine Richtung erzählt, die sowas von absurd war. Der Film kam nicht gut an. Ich sag, okay, für mich ist es trotzdem ein Star-Wars-Film. Ich fand den Film an sich gut, aber um die Geschichte der kompletten Trilogie zu erzählen, hat Rian Johnson einfach nur Bullshit gebaut, also wirklich nur Scheiße gebaut. Dann kam jetzt 2019 der neunte Teil. Gott sei Dank war J.J. Abrams wieder zurück auf dem Regiestuhl und hat halt den neunten Teil dann wieder inszeniert. Und hat auch von vornherein gesagt, alles, was Rian Johnson oder alles, was Scheiße lief, alles, was die Fans als Scheiße auf Deutsch gesagt erachtet haben, versucht er durch den neunten Teil wieder wettzumachen. Mhm. Und das hat er eigentlich auch an sich gut geschafft. Muss aber wiederum dazu sagen, dass in Star Wars Episode 9, man merkt das halt auch so ein bisschen, weil der Film von Anfang an wirklich so zack, zack, zack, zack, der haut dich richtig voll mit Informationen und versucht Sachen zu erklären, damit er halt in diesem Film, der zwei Stunden ein bisschen was geht, praktisch den achten Teil oder die achte Episode so umzulenken, dass alles wieder Sinn macht. Also in kurzer Zeit viel Input, Hauptsache viel. Es kommt auf die Gleise, auf die der ganze Star-Wars-Zug dann fahren soll. Genau, deswegen gibt es halt auch selbst sehr viele Star-Wars-Fans, die sagen selbst auch Episode 9, nee, gefällt mir nicht so. Mhm. Aber die meisten, zumindest so habe ich es auch wahrgenommen, haben gesagt, hey, Episode 9 ist ein würdiger Abschluss für diese Trilogie. Es soll ja auch eine weitere Trilogie irgendwann mal geben. Wann genau, weiß ich jetzt nicht. Gab jetzt schon irgend sowas wie 2023. Wird es schon weitergehen. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, das weiß man nicht ganz genau. Schauen wir mal. Aber für mich persönlich ist es trotzdem ein sehr guter Star-Wars-Film. Ich bin ein absoluter Star-Wars-Fan, schon immer gewesen. Und ja, Star Wars Episode 9 ist für mich auch ein würdiger Abschluss gewesen für die Trilogie. J.J. Abrams hat es gut gemacht, so gut wie er konnte. Und da kann ich mich nicht beschweren. Okay. Also ich habe eben ja schon gesagt, ich habe mal Amazon Prime jetzt so ein bisschen für mich entdeckt, weil Netflix so ein bisschen, ja, jetzt nicht mehr so den, im Moment zumindest nicht mehr den Stuff so hatte, der mich so wirklich interessiert. Mhm. Apple TV beziehungsweise Apple Plus heißt es ja, ist ja auch gestartet, das ist der neue Streaming-Dienst, mit dem jetzt Amazon auf dem Streaming-Markt angreifen will. Ist mir persönlich für ein monatliches Abo noch zu viel Geld für zu wenig Inhalt. Es ist definitiv noch sehr wenig Inhalt. Einer der Inhalte, den ich mir dank der kostenlosen Gratis-Probe, was auch immer, Woche angeguckt habe, war The Morning Show. Und das ist quasi eine Serie, die ziemlich gut besetzt ist. Wir haben hier Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell und noch viele bekannte Gesichter, auch in kleineren Nebenrollen. Also richtig großes Star-Aufgebot, kann man schon sagen. Ist hochwertig produziert. Da gibt es nichts zu meckern. Mhm. Die erste Staffel, wie gesagt, jetzt komplett bei Apple Plus einzusehen. Kann ich sehr empfehlen in der Gratiswoche. Wie gesagt, fürs Abo reicht es für mich persönlich noch nicht. Die Serie handelt im Grunde von einer Morningshow, also bestehend aus einer Dame und einem Herrn, und die sind halt schon jahrelang mit ihrer Morningshow on air und die ist sehr etabliert und so weiter. Und dann stellt sich halt irgendwann raus, dass er halt, also der Moderator der beiden, halt eben irgendwie sexuell irgendwie übergriffig geworden ist in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, ich habe da schon von gehört, von dieser Serie. Okay. Ich glaube, das spielt sogar nach einer wahren Geschichte, wenn ich mich nicht irre. Das weiß ich in der Tat nicht. Also ich meine, wenn ich das nicht falsch interpretiere, war da irgendwas Wahres dran. Dass sie das als Vorlage genommen haben für irgendwas, was wirklich mal passiert ist. Also das Duo besteht halt eben, also das Moderatoren-Duo besteht von Jennifer Aston gespielt, die Alex Levy, und dann halt eben ihr Morningshow-Partner und Mitmoderator, Co-Moderator ist quasi von Steve Carell verkörpert, der Mitch Kessler. Und wie gesagt, kommt halt irgendwann raus, dass dieser Mitch halt irgendwie sexuell irgendwie übergriffig geworden ist. Einer Arbeitskollegin aus dem gleichen Produktionshause, in dem diese Morningshow entsteht, und dadurch wird er halt eben abgesägt. Und ja, darauf basiert das Ganze und ist ganz nett gemacht, kann man ganz nett weggucken. Eine zweite Staffel ist jetzt quasi schon so gut wie sicher. Startdatum aktuell, jetzt zum Stand heute, konnte ich noch nichts recherchieren. 7. Februar 2020 haben wir aktuell gerade. Ja, schauen wir mal. Aber kann ich, wie gesagt, sehr empfehlen. Es lässt sich ganz nett weggucken, vor allen Dingen für alle diejenigen, die, wie ich halt eben auch, sich so für das Fernsehwesen an sich und die Entstehung von Fernsehsendungen und so weiter und den Background interessieren. Eine Empfehlung von mir, was das angeht. Okay. Im Stranger Things 3 haben wir eine Special-Folge gemacht. Das ist die letzte nach unserer langen Pause. Genau, 4 Stunden 22 könnt ihr euch reintun. Also da habt ihr ein bisschen was zu tun. Das war auch so ein Highlight von uns dieses Jahr, ne? Das auf jeden Fall, definitiv. Also seit Stranger Things der ersten Staffel bin ich so dermaßen dabei. Ich habe mich extrem gefreut gehabt, wo dann die dritte Staffel kam. Ich bin ja jetzt nicht jemand, der Netflix dauerhaft als Abonnent, als Abo hat, sondern ich hole mir das immer nur für den Zeitraum eigentlich, wo auch diese die nächste Staffel kommt. Mhm. Und egal, ob es Staffel 1, 2 oder 3, ich fand es einfach wunderbar. Und es ist ja jetzt auch schon angeteased worden, dass ja auch eine vierte Staffel kommt. Ja. Na, und da freue ich mich auch extrem drauf, weil die soll nämlich womöglich schon dieses Jahr kommen. Richtig, laut einem Twitter-Post, der irgendwie von einem der Macher oder was abgesetzt wurde, ist auch schon im Internet kursiert, we are not, was war da geschrieben, we are not, we are not Hawkins anymore. Und dann halt eben 2020 in diesem Schriftart, genau. Logo, Designart von Stranger Things. Ja, schauen wir mal, also ich denke mal Herbst wahrscheinlich. Ja, ich denke auch mal. So mein Gefühl. Oktober, grob. Gehe ich mal stark von aus. Auf jeden Fall, da freue ich mich extrem drauf. Da bin ich absolut auch dabei. Ja. Definitiv. Ghostbusters. Ja, kommt ja auch dieses Jahr. Haben wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen. Richtig. Auch privat darüber gesprochen. Was wird das? Was kommt da auf uns zu? Ja. 2016, also, die Ghostbusters-Viber, das war der totale Reinfall. Ich glaube, da war irgendwie das Hören aus. Ich habe keine Ahnung. Möchte ich jetzt auch nicht schon wieder drüber reden. Nee, also, deswegen wollte ich es schnell abhaken. Ja, freue ich mich auch extrem drauf. Mittlerweile gab es ja schon mal einen etwas größeren Trailer. Länger, ja. Fand ich einerseits gut, andererseits natürlich erstmal, okay, ist halt alles ein bisschen anders. Ist nicht mehr New York. Ja. Ne, dann hast du da Heranwachsende, wo auch ein Schauspieler von auch von Stranger Things, glaube ich, ist. Mhm. Wenn ich mich nicht irre. Ja, der Lockige. Der Lockige, genau. Ja, ich bin mal gespannt, wo das so hinführt. Es sollen auch die alten Schauspieler alle wieder mitspielen, bis auf einen. Ja. In welcher Form, auf welche Art und Weise, keine Ahnung. Ist jetzt mir bisher noch nicht bekannt. Aber den werden wir uns definitiv im Kino angucken. Ja, ich war jetzt letztes Jahr kinomäßig gar nichts. Ich war nicht einmal im Kino. Ja, hast du Nachholbedarf? Ja, ich mag Kino auch nicht. Ich mag Menschen nicht. Also Kinogänger. Also manche benehmen sich, wir hatten das ja schon. Du weißt, das hatten wir schon. Das ist doch, ja, da sitze ich lieber zu Hause mit meiner Frau oder mit Freunden, mit dir. Ne? Und dann weiß ich, da ist Ruhe, da wird der Film wird inhaliert und dann ist gut. Da kommen nicht irgendwelche Dödel 10 Minuten später rein und machen ein Palaver und lachen und vögeln und knabbern und schmatzen und husten und rotzen und laufen durchs Bild, weil sie bullern müssen. Ja, ja. Nee, auf jeden Fall Ghostbusters 2020, definitiv, da gehen wir ins Kino. Ja, da habe ich auf Bock jeden drauf. Fall. Da habe ich absolut Bock drauf. Ich bin ein bisschen verhalten. Also ich bin nicht mehr ganz so euphorisch, wie wo es diesen ganz kurzen Teaser da gab. Also diesen ganz kurzen Ausschnitt, wo einfach nur der Ecto in dieser komischen Scheune da steht, wo dann der Winter so reinhaucht und dann so, ne, so alte Geräusche und Sounds und dieses Orchestralische halt eben. Da war ich so, okay, jetzt versaut's nicht, jetzt habt ihr mich. Und nach diesem etwas längeren bin ich so, ja, aber was wird das denn? Ja, also ich bin nicht ganz so skeptisch wie bei diesen Damenableger von Sony Pictures. Das da war mir, nee, komm. Ich frage mich da genau das Gleiche. Ne? Was wird das? Aber, für mich ist es Ghostbusters Next Generation, weil ja jetzt quasi die nächste Generation, ne? Aber das Ding ist, was man beachten muss, der Film ist diesmal in guten Händen, wenn man es mal so sagen kann. Ja. Ja, es ist zwar nicht der originale alte Regisseur von Teil 1 und 2 dabei, aber sein Sohn und er, der Regisseur von Teil 1 und 2, also der Vater, Reitman heißt er, glaube ich. Reitman, ja. Der ist der Produzent, glaube ich, von dem ganzen Projekt und sein Sohn ist der Regisseur. Und da merkt man ja schon mal, das ist schon mal in guten Händen. Ne? Das ist bei jemandem, der Erfahrung hat damit. Deswegen bin ich schon etwas eher positiv gestimmt, was das werden soll mit den Ghostbusters-Filmen von 2020. Wie gesagt, durch den Trailer ein bisschen Verwirrung herrscht schon, weil man sich wundert. Ne? Aber das macht aber auch irgendwo Spaß, weil es bringt keinem was, wenn es jetzt wieder einen Ghostbusters-Film gibt, der genauso ist wie die anderen zwei auch. Mhm. Ja, natürlich muss man mal neue Wege gehen. Ja, natürlich muss man, ja, wie man es ja schon im Trailer gesehen hat, andere Orte. Nicht mal New York scheint irgendwo vorstadtmäßig irgendwo alles stattzufinden. Wieso, weshalb, warum? Warum diese Kids? Warum hat keiner mehr so richtig Ahnung, warum wer die Ghostbusters sind? Dass die eher so ein Mythos sind. Und dann auch diese familiäre Anknüpfung. Sind das jetzt Enkel oder was? Also, genau. Oder halt von Vorfahren. Aber man merkt halt, die Ghostbusters sind so eher so ein Mythos. Mhm. Weil auch praktisch in den Trailer ja gesagt wird oder mitgeteilt wird, als ob es jetzt keine Geister mehr gibt, sondern die gab es nur damals. Und die Ghostbusters haben sie alle weggeschlossen. Keine Ahnung. Also so hört sich so ein bisschen an. Und daher denke ich mal, bin ich echt gespannt, was daraus wird. Mhm. Bin echt gespannt. Deswegen will ich mir den unbedingt im Kino angucken. Also wir haben Bill Murray definitiv dabei. Wir haben Dan Aykroyd dabei, Ernie Hudson, also Winston, Dr. Raymond. Ey, hallo. Ich meine, die sind sichtlich gealtert. Ich habe jetzt hier gerade mal die aktuellen Bilder unter der Google-Besetzung des Filmes, ne, die haben, also da hat die Zeit schon einige Spuren hinterlassen, sage ich mal. Sigourney Weaver auch dabei, ganz klar. Ja. Ja, ich bin verhalten nicht mehr ganz so euphorisch, aber ich werde mir definitiv angucken. Ich auf jeden Fall auch. Definitiv, wir gehen ja ins Kino. Da werden wir definitiv ins Kino gehen. Wenn wir zu Hause sind und zocken wollen, da gibt es ja auch so ein paar Dinge, auf die wir uns freuen. Also ich persönlich freue mich zum Beispiel schon mal auf den zweiten Teil von The Last of Us. Oh ja, auf jeden Fall. Da haben wir ja, Gott, wie lange ist das jetzt schon her? Da gab es doch schon mal irgendwie einen Trailer letztes Jahr. Ja, sowas Kurzes. Ich glaube, um die Gamescom herum oder E3. Nee, E3. Ja. E3 oder so? Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, da freue ich mich definitiv auch extrem drauf, weil der erste Teil war richtig bombastisch. Ja. Alleine schon die erste Viertelstunde des Spiels hat einen so umgehauen. Deswegen bin ich echt mal gespannt, was sie mit dem zweiten Teil machen werden. In-game hat man ja auch schon mal gesehen. Ja. Grafisch brauchen wir gar nicht drüber reden. Bombe. Absolut Bombe. Also Ellie ist älter und tätowiert? Ja, das stimmt. Die hat so irgendwie ein komisches Tattoo da. Ich glaube, so ein, keine Ahnung, Feder oder was das ist. Das, ja. Ja, auf jeden Fall, ich denke mal, die Spielmechanik wird ähnlich sein wie im ersten Teil und die war schon da auch grandios, war richtig gut umgesetzt. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich weiß gar nicht, wann es jetzt genau rauskommt. Die Geräusche allein schon wieder. Die hat man bis jetzt noch nicht irgendwie gesehen, weder in irgendeinem Trailer, glaube ich. Ja, so ein Artwork habe ich schon mal gesehen. Ja? Okay. Ja, ich bin mal gespannt, was das werden soll. Das sind halt Pilzköpfe. Auf jeden Fall freue ich mich da auch extrem drauf. Ja, dann eben schon mal angesprochen, bei den Gaming-Highlights von 2019. Hast du auch noch was? Kommt ja dieses Jahr Resident Evil 3, da hat man ja vorhin schon, glaube ich, angesprochen. Da freue ich mich auch extrem drauf. Ja. Also definitiv. Wie schon gesagt, die Collector's Edition will ich unbedingt kaufen. Ich muss nur noch meine Frau überreden. Das, das muss, ne? Ja, also das sind so wirklich die, eigentlich die Top 2 Spiele, wo ich sage, da freue ich mich extrem drauf. Es gibt noch ein drittes. Was denn? Das ist natürlich jetzt nicht so dein Ding. Was? Und zwar soll ein Spiel rauskommen von Marvel's Avengers. Ja. Soll wohl auch so ein bisschen Open World sein. Man soll immer mal wieder switchen können. Weiß nicht, ob switchen können zwischen den Charakteren. Wer zum Beispiel zuletzt Marvel Spider-Man für die PS4 gespielt hat, der wird sich dann daran erinnern können, weil das wird wohl so ähnlich sein, so ähnlich aufgebaut sein. Viel wurde noch nicht gezeigt. Ich weiß nur, bei dem ersten Trailer gab es ein paar Menschen, die gesagt haben, okay, ja, freuen wir uns drauf, aber irgendwie sieht das grafisch ein bisschen kacke aus anscheinend. Mhm. Dann wurde auch ein bisschen Ingame gezeigt. Es gibt ja immer diese Alpha, Beta-Gedönse da. Ja, Alpha-Footage. Und ja, genau. Und da haben sich halt ein bisschen welche beschwert. Und ich glaube, das Spiel wurde sogar einmal schon verschoben, wenn ich mich nicht irre. Okay. Um, damit wirklich nochmal daran gearbeitet wird. Mhm. Dass da grafisch nochmal ein bisschen nachgelegt wird. Ein bisschen Ingame konnte ich mittlerweile auch schon sehen. Und ich habe echt Bock drauf. Ich habe da richtig Bock drauf. Also vor allem, du spielst nicht einen Charakter, sondern locker 5, 6 Charakter immer mal wieder in Abwechslung. Ne? Und jeder kann immer was anderes. Da spielst du mal den Hulk, der zerkloppt dann irgendwas. Dann spielst du in der nächsten Szene oder im nächsten Kapitel vielleicht Iron Man, fliegst dann über New York. Mhm. Ja, finde ich cool. Also richtig geil. Also da freue ich mich drauf. Ich denke mal, das wird auch noch ein richtiges, schönes Game werden. Vorfreude ist auf jeden Fall da. Meinst du, das erscheint noch für die PS4? Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, sogar wird nur für die PS4, glaube ich, rauskommen, wenn ich mich irre. Okay. Bei The Last of Us 2 wiederum, meine ich, da könnte was für die nächste Konsolengeneration kommen. Weiß ich nicht. Also, das ist alles so nah beisammen. Also, könnte man da nicht vielleicht auch von ausgehen, ja, okay, The Last of Us Part 2 hier, PlayStation 5. Oder The Last of Us Part 2 kommt raus für die 4 und dann so eine Art Remaster. Genau. Genau. So praktisch so ähnlich, wie sie es ja damals auch gemacht haben, wo die PlayStation 4 rauskam. Ja. Da kamen ja auch viele Spiele wie Assassin's Creed Black Flag. Ja. War ja schon für die PlayStation 3 draußen und dann wurde es dann nochmal zu Release von der PlayStation 4 ja auch mit rausgebracht als so eine Art Remaster, wenn man so will. Es war eigentlich kein direktes Remaster. Ich habe es ja selber gehabt. Aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass sie das zum Beispiel mit The Last of Us Part 2 machen, ja. Wilde Diskussionen über die Optik der PlayStation 5 sind im Internet zugange. Wie immer. Weißt du, was das Beste ist? Vermutlich wird der Controller Knöpfe haben. Also das ist ja so, Spaß beiseite. Das ist ja so banal. Vor allen Dingen, wenn ich teilweise so diese Möchtegern-League-Designs sehe. Ja. Weißt du, dieses Bumerang-U. Ja. Und so. Weiß ich nicht. Und dann gibt es halt eben auch so Designs, wo du mir eins eben auch unter die Nase gehalten hast. Ein oder zwei. Das war sehr nah an der Optik der PS4 dran. Ja, also ja. Dieses, ja, von der Seite so ein bisschen angeschrägt, trapezförmige und von oben eher quadratisch. Hm. Nur dann mit diesem komischen Dreieck vor dem Disc-Auswurf oder dem Laufwerk. Genau. Das ist mir zu nah dran und der Bumerang ist mir zu weit weg. Ja. Was meinst du? Also, was den Bumerang betrifft, natürlich, wenn ich dieses Ding schon sehe, das war, egal ob das bei PlayStation 3 oder PlayStation 4 war, jedes Mal war genau so eine Art von Gerät dabei. Was machen Sachen? Ganz ehrlich, so würde niemals eine Konsole, glaube ich, aussehen von Sony. Never. Die andere Version, die ich dir da gezeigt habe, ich glaube, 2 habe ich dir gezeigt, die sind zwar extrem nah dran, wie auch die PlayStation 4 aussah, aber wenn man halt die komplette PlayStation-Generation sieht, ne, von PlayStation 1 bis PlayStation 4, hat sich von der Grundart und Weise her nicht viel geändert. Ich rede jetzt nicht von Farbe oder irgendwas dergleichen, sondern Sony war immer darauf Wert gelegt, dezent zu sein oder elegant zu sein. Mhm. Und nicht wie zum Beispiel die erste Xbox. Die sah ja aus wie Kasten, hast du gesehen? Die neue Xbox wurde jetzt auch schon vorgestellt, die sieht aus wie ein Tower. Die ist wirklich schmal wie und hoch. Ja. Die machen solche Sachen. Microsoft, die gucken, ach, wir machen mal hier mal ein anderes Gerät und hast das gesehen. Die experimentieren viel mit Schnickschnack, das kein Mensch braucht. Und ich finde Sony, ja, Kinect, genau. Und Sony hat, finde ich, hat einen geradlinigeren Weg gehabt. Ne? Also jetzt davon abgesehen von der PlayStation 1, wie man sie kennt, dieses Kasten, mit dem, wo du oben die CD reinmachen kannst, wo dann die PS1 rauskam, da war die schon etwas runder, das war alles schon, also die haben immer irgendwie eine Richtung verfolgt. Auch von den Controllern her hat sich ja auch nicht, wenn man so will, extrem viel geändert. Und ich denke mal, die werden bei diesem Weg bleiben. Deswegen denke ich mal, diese Bilder, die ich dir gezeigt habe, nicht von diesem Bumerang, den kannst du in die Tonne kloppen, das wird sie mal sein, aber diese anderen, vielleicht sind sie zumindest nah dran. Weil ich denke mal, die werden so einen ähnlichen Weg gehen, dass die bei dem bleiben, wie sie bisher auch gelaufen sind. Ehrlich, wir werden es so erleben. Eben, deswegen ist es scheißegal. Ich will nicht. Du kannst die Kiste teilweise jetzt schon vorbestellen. Aber Leute. Es nervt einfach. Egal wo, ich nehme mein Handy bei Facebook, zack, buff, hier, wie können die PlayStation 5 aussehen und der Controller, wie wird der aussehen und das. Leute, es ist doch fuck egal. Das Ding kommt raus und dann werden es alle kaufen. Egal, wie das Ding aussieht. Nur der Bär nicht, der wird warten. Ich werde diesmal warten, ja. Weil ich habe damals die PlayStation 4 vorbestellt, am Release-Tag bekommen. Ja. Ich war auch absolut mit zufrieden. Nur wie es halt mit allen Geräten immer ist, man muss erstmal gucken, wie funktioniert alles. Dann es kommen Macken, es kommen definitiv, bei jedem Gerät kommen immer irgendwelche Art von Macken, wenn man es mal so sagen kann. Und da kommt ein Update von. So. Und das Update läuft besser, ist besser. Und so, und das waren die letzten paar PlayStation-Generationen. Da war es immer wieder so gewesen. Und deswegen hatte ich jetzt ja auch schon meine zweite PlayStation 4 gekauft, nämlich dann die PlayStation Slim, und habe sie gegen die erste praktisch dadurch ausgetauscht. Also was definitiv schon mal bestätigt sein soll, ist ja die Abwärtskompatibilität. Ne? Da stellt sich jetzt mir die Frage, wie wird das aussehen? Kann ich tatsächlich, warum auch immer ich das tun sollte, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber spielen wir diese Theorie mal durch. Ich nehme ein altes PlayStation 1 Game, ja, und packe diese ROM in das Laufwerk von der PS5. Dann installiert das und emuliert vielleicht irgendwas und dann kann ich das zocken. So, das ist Version 1, das wäre cool. Version 2 wäre, ja, du kannst es spielen, aber die CD-ROM wird nicht gelesen, das ist, kriegen wir nicht hin. Aber du könntest es ja nochmal für einen kleinen Obolus, könntest du es ja im Store erwerben. Oder halt eben streamen. Mit Streaming geht das ja sowieso über PS Now. Und ja, keine Ahnung, was hältst du davon? Also meinst du mal, du kannst die alten ROMs da reinschmeißen und DVDs und ich was? Ich glaube ja. Ich glaube definitiv ja. Ja? Ja. Hast du noch PlayStation 1 Spiele? Ja. Ich auch. So, nicht mehr so viel, aber ja. Yeah, ich habe alle meine PlayStation 1 Spiele noch. Also alle. Bist halt ein Sammler. Nee, das hat nicht mit Sammeln zu tun. Ich hab sie einfach. Fertig. Und ich denke mal, wir sind nicht die Einzigen. Und ich denke mal, das ist ja auch nur so eine Art Gimmick. Ich gehe auch stark davon aus, dass es auch die letzte Sony PlayStation sein wird, die vielleicht überhaupt mit Laufwerk verkauft wird. Dass dann vielleicht darauf folgende Generationen wirklich nur noch darauf gehen mit Stream oder hast du das gesehen? Also einfach ohne Laufwerk. So wie es Steam ja jetzt schon macht. Ja. Im Grunde genommen. Und ich gehe wirklich davon aus, dass man vielleicht die Disc reinschmeißen kann, egal ob PlayStation 1, 2, 3 oder 4, fuck off, es wird gehen. So gehe ich gerade aktuell davon aus. Und speichern dann ganz normal in den internen Speicher oder in die Cloud. Das Thema hatten wir ja auch schon gehabt. Ich habe einfach nur als Spaß gesagt, was ich als Goodie oder wie auch immer als so einen kleinen Spaß von Sony sehen würde, wenn es wirklich so einen Memory Card Slot geben würde bei der Konsole. So einen versteckten, weißt du, hinter so einer kleinen Klappe, zack. Genau. So, dass du auch deine alten Speicherdaten, wenn man sie dann noch haben sollte, mit einer Memory Card dabei reinmachen würden. Fände ich lustig. Wir leben im Zeitalter von SSD und Flash-Speicher und Cloud, weißt du, und Clouds und nein. die werden bestimmt kein Zeit und vor allen Dingen Geld investieren, um eine Schnittstelle zu generieren, wo du, kleiner Nerd-Sammler, wie es ja auch noch viele andere geben wird wahrscheinlich, ihre angestaubte Memory-Card reinschieben können, um, weiß ich nicht. Ja, ich denke mal, viel Geld. Metal Gear Solid-Spielstände laden und spielen zu können. Also, ganz ehrlich, viel Platz wegnehmen oder Geld kosten wird das, glaube ich, nicht. Das ist, ich sage, als Gimmick könnte ich es mir gut vorstellen. Es ist aber eher ein Traum. Was heißt Traum? Du träumst davon, eine Memory Card in die PS5. Ich sage einfach nur, es ist so eine Vorstellung, die ich lustig finden würde. Es ist nur eine Vorstellung. Es ist kein, ich will es haben. Ach so. Es ist nur eine Vorstellung im Kopf, wo ich sage, fände ich lustig. Das wäre ein lustiger Gag, meinetwegen. Ja, aber Weil wenn sie schon eine Konsole herstellen, wo sie sagen, hey, die ist abwärtskompatibel, PlayStation 1 bis PlayStation 5 geht alles. Und dann ist es vielleicht sogar auch noch so, dass man wirklich die Disc alle abspielen könnte. Mein Gott, da ist so ein verdammter Schnittstelle, so eine verdammte Schnittstelle für eine Memory Card ein Scheißdreck. Das wäre nur Gag. Das weißt du, wie ich meine. Das ist das, was ich damit nur sagen will. Ich fände es lustig. Cloud. Ja, braucht kein Mensch. Es wäre einfach nur ein Gag. Das macht doch kein, jetzt mal ganz im Ernst, so schön wie das ist, das hast du doch gesehen in dieser ganzen Welle hier von Mini-Konsolen, wo, weiß ich nicht, 30, 40, 50 oder mehr Spiele drauf sind. Ich habe selber gemerkt, ich habe mir die NES aus einer Euphorie heraus gekauft, ich habe die ausgepackt, ich fand die, boah, ist die geil, dieses kleine, etwas geschrumpfte Design, so wie früher der Controller. Gut, das Kabel war ein bisschen kurz, aber naja. Ja, das war abzuwarten. Kann sein, dass die Chinesen in einem Abstand von einem Meter vom Fernseher hängen, das mache ich nicht von einem 60-Zöller, da möchte ich nicht von einem, nur einen Meter davor sitzen, wenn ich da so Pixelspiele spiele. Ich habe es einmal benutzt, voller Euphorie, und dann hat das aber auch schlagartig, ich habe jetzt hier gerade so einen Grafen gemacht, der nach unten in den Keller absackt. Ja, und dann stand das Ding rum, und wo ist es gelandet? Bei eBay. Ja. Nein, nicht für das Doppelte oder Dreifache, nein, für einen normalen Preis, als es dann irgendwann wieder verfügbar war. Genauso war es ja auch bestimmt mit der PlayStation Mini, die, ich glaube, die hat sich auch nicht groß verkauft. Ich habe kurz überlegt, aber die Spielesammlung an sich, die hat mich nicht so gewuppt. Nee. Und die Spiele, die mich davon interessiert hatten, die habe ich heute noch zu Hause auf der ROM und du wartest, dass du eine Konsole kriegst, die das alles ein bisschen sicherer macht. Im Grunde genommen habe ich ja schon eine Konsole, ich habe die vielleicht in 2 Jahre heim, die auch abwärtskompatibel ist. Im Grunde genommen braucht man es ja nicht. Es ist, wie gesagt, also das mit diesem Memory Card, das ist einfach nur. Ach doch, kein Gag. Mensch! Das macht doch kein Mensch. Jetzt ist es ein Gag, der verpufft. Der ist mal kurz lustig. Memory Card. Ja, aber genau dafür steht Sony. Sony macht immer so irgendwie solche komischen Sachen. Wie PlayStation Mini. Denkst du, die haben die gemacht, nur weil es NES gab? Nein, die haben es gemacht, weil sie es als Gag sehen wollten. Und was ist, hat sich nicht verkauft. Na, das sehe ich genauso nicht. Die haben das nämlich genau deswegen gemacht, weil die gesehen haben, ja, diese Retro-Welle läuft bei den anderen Herstellern ganz gut, springen wir mal auf. Ja, boah, ein bisschen verkackt. Aber das ist halt das Ding, was ich meine. Die sind zwar aufgesprungen auf diesen... Ja, sowieso. Mist, aber das ist... Aber viel zu spät. Ja, nicht nur zu spät. Es hat überhaupt gar nichts gebracht. Ich habe von vornherein gesagt, das wird alles Müll sein. Egal, ob das PlayStation... Ich glaube, mit der Dreamcast haben sie das jetzt auch schon mal irgendwie angedacht, so eine Dreamcast Mini zu machen. Das wird alles nichts, weil es keiner in der Form haben möchte, werde ich. So, als Stream oder zum Download kann ich mir das alles gut vorstellen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, PlayStation 5, da freue ich mich extrem drauf, aber ich warte mindestens 1 Jahr. Also wenn es so ist, wie es bei der PlayStation 4 war, die ganzen kleinen Bugs und was ich wie alles behoben sind und dann kommt bestimmt so eine Art PlayStation 5 Pro oder PlayStation 5 Slim oder sowas raus, die alle Fehler, die vorher da waren, irgendwie ausgebügelt haben, und dann werde ich zugreifen. Ich weiß es noch nicht. Muss mal gucken. Inwiefern? Ja, ich meinst weiß jetzt nicht, ob die gleich dann... Release ja, oder meinst du genau. Jetzt? Ich weiß halt nicht. Klinge ich eigentlich schon wieder so grundgenervt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Memory Card. Nein, das ich weiß es noch nicht, ob sie dann unter dem Weihnachtsbaum gleich stehen wird. Dieses Jahr, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Also ich warte jetzt erstmal ab, wie sie aussieht. Was für Spiele es vom Start weg geben kann, weil das bringt mir die Konsole, wenn ich nichts zocken kann. Ja, wenn sie abwärtskompatibel ist. Aber den alten Käse, mal jetzt ganz im Ernst, das wollte ich dich jetzt auch noch fragen, fällt mir jetzt gerade ein. Wie oft packst du den alten Käse nochmal an? Du guckst dir das doch nochmal an und denkst dir, Puh, war ich doof, dass ich das mal für Fotorealismus gehalten habe, oder? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe allein, ich glaube letztes Jahr habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Spiele gespielt, von die ich auf, aber nicht nur PlayStation 1, also PlayStation 1 und PlayStation 2 hatte. Ja. Ja, die habe ich dann einfach, weil ich Bock hatte, ne, einfach mal gezockt, so wie wir das manchmal hatten mit den Nintendo 64. Mario Kart. Sowas, ne? Ja. So, und so ähnlich war das da, da hat mich so die Nostalgie so ein bisschen gepackt. Hm. Das kam jetzt zum Beispiel kurz bevor das Remake von Medieval oder auch hier Crash Bandicoot oder so raus. Da habe ich die alten Schinken habe ich gezockt. Da habe ich die im Vorfeld gezockt, weil ich einfach hatte Bock gehabt, ich wollte da wieder rein in die Sache. Und es hat Spaß gemacht. Ja, klar, du hast diese ganze Pixel-Scheiße da. Aber hey, so ist es halt. Meine Fresse. Die haben wir mal für hübsch gehalten. Die haben wir mal für hübsch gehalten. Oder Resident Evil. Ich habe daheim noch Resident Evil Director's Cut für die PlayStation 1. Oder Tomb Raider, die alten Tomb Raider Games, so wie sie damals waren. Hat Spaß gemacht. Ja, aber es ist schwierig heute. Gerade so diese Pixel 3D Optik von der PlayStation 1 ist halt sehr schwierig heute. Ja, natürlich, man hat sich halt auf das einstellen können. Man ist gewöhnt, was man jetzt mittlerweile sieht. Hm. Aber mein Gott, da kommst du nach einer halben Stunde bist du da drin und dann interessiert dich das fast schon gar nicht mehr. Kommt natürlich aufs Spiel drauf an, muss ich aber dazu sagen. Weil Resident Evil 1 für die PlayStation 1 damals, ne? Damals, Grusel, Grusel. Heute, Pixel, Pixel. Ja, genau. Ja, klar. Aber aus Nostalgie macht schon immer wieder Spaß. Muss ich schon sagen. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es gleich unter dem Weihnachtsbaum steht, ob ich erstmal warten werde. Schauen wir mal. Ja, ich werde definitiv warten. Definitiv, bis irgendwie Input. So eine Slim-Konsole davon oder halt eine PlayStation 5 Pro Konsole rauskommt oder so, da werde ich dann zuschlagen. Ich mache es halt diesmal etwas anders. Das Kratzen im Hals wird schlimmer. Also heute war alles dabei. Ein kranker Pet. Na gut. Das ist der Unterschied zwischen den anderen. Ja, das frage ich mich gerade auch. wir hatten Knacken, keine Ahnung. Es ist technisch hier, es funktioniert nicht. Mein Device hier, das ja, ich sag mal nicht. So, nicht nur neuer Wohnort, Wohnplatz, Wohnung, Haus, was auch immer, sondern auch neues Büro. Technik ist zwar die alte, aber hey, mein Gott. Ja, aber warum? Halt so. Es ist doch gelaufen. Es war alles so, ich habe alles so mitgenommen, wie es war. Ich habe nur die Kabel abgezogen, eingetütet, bin hierher, habe es ausgepackt, angeschlossen, zack. Ach, Technik macht mich manchmal wahnsinnig. Weil man, wenn man nicht weiß, woher der Fehler war. Ja, ich habe keine Ahnung, wo das Knacken herkommt. Ich weiß nur, dass wenn ich regelmäßig kommt das USB-Kabel von meinem Audio-Device abziehe, dass es dann weg ist. Ja, ja, keine Ahnung, was das soll. Naja, gut, okay. Also, wenn ihr da diese Folge dann irgendwann anhört und ihr habt da einen Haken drauf, tut uns sehr leid. Richtig. Wir werden versuchen, den Fehler auszubügeln. Ja. Definitiv. Also wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann habt ihr eigentlich das Beste vom Knacken schon überstanden, weil jetzt knackt es nicht mehr. Weil jetzt weiß ich, ich muss ab und zu das Kabel rausziehen und dann passt das wieder. Hab ich dann Knacken gehört? Nein. Nee. Weit. Jetzt bildest du dir das Knacken auch schon ein. Ja. Nee, ja, waren sehr schöne Themen. Es war technisch nicht ganz einwandfrei, aber wir sind wieder da. Und wir sind wieder zurück, auf jeden Fall. Und wir haben dieses Jahr auf jeden Fall sehr viel vor. Sehr viele neue, frische Themen, neue Folgen. Ich schaue mir mal wieder ein Kino von innen an mit dir. Du guckst sie, genau. Mal gucken, was das Jahr 2020 für uns bereitsteht. Und ich freue mich auf die nächsten paar Folgen. Ich meine, wir haben ja auch vieles, über was wir noch reden können, was wir jetzt die letzten Monate nicht machen konnten, weil wir halt leider Gottes gezwungen waren, zu sagen, hey, wir müssen das alles kurz auf Eis legen, für ein paar Monate auf Eis legen, weil da halt was dazwischen gekommen ist. Und ich freue mich. Mir ist jetzt gerade auch was zwischen die Zähne gekommen. Ich brauche dringend einen Tee oder so. Ich muss mal... Oder ein Spucknapf oder irgendwas. Das will auch keiner wissen. Und im Grunde, es ist auch einfach ekelhaft, weil das sieht aus wie Kiwi-Smoothie, was ich da... Aber, weißt du, nicht sonnengereift. Das ist irgendwie matschig, auch blassgrün. Und ach komm, hör auf. Jetzt wird's grenzwertig. Jetzt wird's wirklich, hier raus. Ja, ich brauche jetzt wirklich... Jetzt ich muss Schluss, was tun. Nee, Oh, das will doch wirklich keiner werden. So, ich gehe jetzt spucken und einen Tee trinken. Macht schön gut. Haut rein. Ciao. Bis dann. Ciao. Unter vier Ohren. Der Podcast.